Kundgabe 6598. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.07.1956. Seligkeit oder Neubannung. Freier Wille. Was auch immer euer Streben sein möge auf Erden, es wird euch Erfüllung werden. Denn ganz eurem Begehren gemäß werdet ihr bedacht, so euer Erdenleben beendet ist. Galt euer Verlangen geistigen Gütern, so wird das geistige Reich euch solche in Fülle bieten. Waren irdische Güter euer Begehr, dann wird die Erde auch wieder euch aufnehmen. Die Materie, die ihr anstrebtet, wird eure Hülle wieder werden, wie sie es gewesen ist vor undenklichen Zeiten. Immer aber habt ihr selbst euch das Los geschaffen, das euch nach eurem Abscheiden beschieden ist. Wenn euch aber die Gnade zuteil wird, noch vor dem Ende dieser Erde abgerufen zu werden, dann ist euch noch eine kurze Zeit bewilligt, wo ihr noch irdische Begehren ablegen könnet, wo euch geistige Güter noch einmal angeboten werden, die ihr dann nur zu ergreifen brauchet, um sie auch in Besitz nehmen zu können, zu eurem Heil. Doch wieder ist es euer freier Wille, ob ihr diese letzten Gnaden noch ausnützet oder auch an euch vorübergehen lasset, um dann aber unwiderruflich den Erdschöpfungen wieder einverleibt zu werden, weil ihr es nicht anders wolltet. Aber selig sein könnet ihr nur im Besitz geistiger Güter. Das ist mein ständiger Mahn und Warnruf, der allen Menschen gilt, solange sie noch auf Erden weilen. Und ihr alle werdet die Folgen eures Erdenlebens tragen müssen, denn es ist das Gesetz ewiger Ordnung, das auch meine Liebe nicht umstoßen kann und ich nicht aus Gnaden denen Seligkeiten bereiten kann, die entgegen meinem Willen, entgegen meiner ewigen Ordnung leben auf Erden, die nur der Weltdiener sind und die darum sich die Anwartschaft auf ein seliges geistiges Reich verscherzen. Solange noch diese Erde besteht, ist auch mein Gnadenborn geöffnet auf Erden wie im jenseitigen Reich, und allen verkehrt denkenden und lebenden Seelen werden die Gnaden angetragen, aber allen wird auch der freie Wille belassen. Noch besteht aber die Möglichkeit der Wandlung des Willens. Noch werden den Irrenden, sei es auf Erden oder auch im Jenseits, liebevolle Hinweise gegeben, sich ihrer eigentlichen Aufgabe zu besinnen. Noch ist die geistige Welt eifrig bemüht, sich Zutritt zu verschaffen zu den Gedanken der Menschen auf Erden, wie auch im Jenseits Lichtwesen sich den Seelen nähern, und alle haben nur das Bestreben, deren Gedanken recht zu lenken, ihre Blicke mir zuzuwenden und ein Verlangen nach Licht in ihnen zu erwecken, auf dass sie dann nicht vorübergehen, wo der Gnadenquell sich ihnen öffnet, aus dem sie nun schöpfen können zu ihrer Seelen Heil. Aber auch diese Gnadenzeit geht vorüber, und dann kommt unwiderruflich der Tag, wo jeder Seele gegeben wird, was sie begehrt. Und wer niemals geistigen Gütern Beachtung schenkte, der wird auch leer ausgehen und ein entsetzliches Los auf sich nehmen müssen. Dann ist eine Erlösungsperiode zu Ende gegangen. Dann bricht eine endlos lange Nacht an für das Wesenhafte, dessen Wille verkehrt gerichtet war. Aber eine ungeahnte Seligkeit ist denen beschieden, die mich anstrebten und irdische Güter verachtet haben. Das jenseitige Reich aber wird gleichfalls nur noch ein Reich der Seligkeit sein. Denn alles Unselige muss wieder den Entwicklungsgang gehen in unsäglicher Qual, um aber einmal wieder zu der Freiheit zu gelangen, die es in diesem Erdenleben missbraucht hat. Einmal kommt für alle Wesen wieder die freie Entscheidung, und an ihnen selbst liegt es, ob sie sich die Zeit der Qualen verlängern oder in kurzer Zeit schon eingehen zur Seligkeit. Aber allen wird geholfen, das Ziel zu erreichen, denn meine Gnaden schütte ich aus unbeschränkt. Und wer die Gnade nützet, der ist aller Not und Qual enthoben. Amen.